Die Varusschlacht von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Varusschlacht. Der Herdrauch zog die Diele entlang. Im Feuer schwelte der Torf. Und um das Feuer, da saß im Kreis die ganze Jungmannschaft vom Dorf. Sie hatten es alle vernommen, es ging von Haus zu Haus. Wülfke ist wiedergekommen, er gibt heute Abend eins aus. Und Wülfke, der griente und legte dann los. Naja, das war schon ein Spaß. Wenn's auch den römischen Kerls nicht so schien, denn scheußlich bekam ihnen das. Was machten sie sich auch so mausig? Uns ging die Geduld schließlich aus. Na, und da ging's ihnen lausig. Kaum einer fand wieder nach Haus. Naja, wie das nun gekommen ist, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich trank am Abend gefährlich viel Bier und war am Morgen noch blau. Es saß da auf so einem Dinge ein Kerl und machte sich breit. Er hatte die Finger voll Ringe vor lauter Hoffärtigkeit. Naja, der prahlte in einem weg, bloß dass ich kein Wort von verstand. Ein Mann aus der Gegend, der meinte zu mir, er hätt uns Gesindel genannt. Das wollt mir denn doch nicht recht passen, vor den Augen wurd's mir ganz rot. Ich konnt es wahrhaftig nicht lassen und bölkte, wie unklug, schla tot. Naja, da ging die Geschichte denn los, mir wurde davon erst ganz dumm. Wohin ich auch sah, fiel ein römischer Kerl wie ein Schwein beim Schlachtefest um. Da spuckt ich denn auch in die Hände und kriegte mein Messer her. Ein ganzes langes Ende, weiß ich nun aber gar nichts mehr. Naja, denn über und überall, da ging's schla tot, schla tot. Und als ich wieder zu mir kam, mein Arm war bis oben hin rot. Zum Kuckuck war mein Messer, da langte ich mir ein Schwert. Das flutschte denn doch noch besser, es hängt da hinter dem Herd. Naja, so ging's denn in einem fort, wir brachten sie schön auf den Trab. Ich habe die Nase noch voll von dem Kerl, dem ich den Kälberfang gab. Er tat man so blitzen und blinken vor Gold und Edelgestein. Und nach Maiblumen tat er stinken, sie schmieren mit sowas sich ein. Naja, doch gegen die Melkezeit, da wurd mir ganz albern vor Durst. Ob das von der Hillen Arbeit nun kam, oder ob von der salzigen Wurst? Da hab ich den Wasser getrunken, wahrhaftig, als wie ein Stück Vieh. Und das Wasser, das hat gestunken, solchen Kuhdurst hatte ich noch nie. Naja, das tat mir denn hinterher leid, denn im Lager war mächtig viel Wein. Das Bier dazulande ist ja ganz schön, aber Wein ist noch einmal so fein. Doch muss man sich erst dran gewöhnen, denn Kinder, ich sage euch bloß, ich wurde im Brägen das Dröhnen volle 3 Tage nicht los. Er spuckte in das Feuer hinein und trank sein Warmbier aus. Die anderen plinkten sich heimlich zu, da gingen dann alle nach Haus. Doch ehe sie abseits bogen, zum Moor und nach der Heid, da hieß es, na, der hat gelogen, nach der schweren Schwierigkeit. Ende von Die Varusschlacht.